Vom Heumarkt nach Hause zurückgekehrt, sank er auf seinen Schlafdivan und blieb eine volle Stunde so sitzen, ohne sich zu rühren. Es war inzwischen dunkel geworden. Ein Licht besaß er nicht, aber es kam ihm auch gar nicht der Gedanke, ein Licht anzuzünden. Er konnte sich später niemals erinnern, ob er in dieser Stunde an etwas gedacht hatte. Er spürte noch immer das Fieber von vorhin und den Schüttelfrost, und mit Wonne fiel es ihm schließlich ein, dass er sich hier auch hinlegen konnte. Bald senkte sich ein fester, bleierner Schlaf auf ihn, wie ein schwerer Druck. Er schlief ungewöhnlich lange und traumlos. Nastassja, die am nächsten Morgen um 10 Uhr ins Zimmer kam, konnte ihn nur mit Mühe aufwecken. Sie brachte ihm Tee und Brot, den Tee wie immer alt aufgegossen, in ihrer eigenen Teekanne. »Da sieh, wie er schläft«, rief sie missbilligend aus. »Tut nichts wie schlafen.« Er erhob sich mühsam. Der Kopf tat ihm weh. Er versuchte aufzustehen, doch kaum stand er, da fiel er wieder auf den Divan zurück. »Willst du weiterschlafen?« rief Nastassja. »Bist du gar krank?« Er antwortete nicht. »Willst du Tee trinken?« »Nachher«, sagte er mit Anstrengung, schloss die Augen und drehte sich zur Wand. Nastassja blieb eine Weile vor ihm stehen. »Vielleicht ist er wirklich krank«, sagte sie, kehrte um und ging hinaus. Um 2 Uhr kam sie wieder herein mit einem Teller Suppe. Er lag noch wie vorher. Der Tee war unberührt. Nun fühlte Nastassja sich gekränkt und begann, ihn ärgerlich zu rütteln. »Was? Schnarchst du noch immer?« rief sie und betrachtete ihn mit Unwillen. Er stand auf und setzte sich, sagte aber nichts und blickte zu Boden. »Bist du krank oder bist du nicht krank?« fragte Nastassja, und wieder erhielt sie keine Antwort. »Du solltest an die Luft gehen«, sagte sie nach einer Weile. »Die Luft würde dir gut tun. Willst du nicht essen?« »Nachher«, antwortete er mit schwacher Stimme. »Geh weg«, und er winkte mit der Hand ab. Sie blieb noch eine Weile stehen, blickte ihn voll Mitleid an und ging hinaus. Nach einigen Minuten hob er den Blick und sah lange den Tee und die Suppe an. Dann nahm er ein wenig Brot, griff nach dem Löffel und begann zu essen.